Das ist ja noch mal gerade gut gegangen für die Mäuse. Das war sie also, die Geschichte vom überaus starken Willibald, von seinem Aufstieg und seinem Fall. Eigentlich waren die Mäuse ja auch ein bisschen selbst dran schuld, dass der überaus starke Willibald Mäuseboss werden konnte. Schließlich haben sie ihm zugejubelt, außer der Lillimaus, aber die war ja sowieso anders als die anderen. Die hatte ein weißes Fell, kein graues, und wurde deshalb zum Außenseiter gestempelt von allen anderen. Na, und unterstützt haben dann alle Mäuse den überaus starken Willibald in Worten, Taten und Liedern.